Hören, Teil 4. Situation. Sie hören ein Gespräch zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Tagung. Aufgabe. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu den Meinungen 21 bis 23? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 23 auf dem Antwortbogen. Zwei der Sätze A bis F passen nicht. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit. Danach hören Sie die Meinungen. Sie hören sie nur einmal. Beispiel. Wir versuchen aktuell eine nachhaltigere Politik bei uns in der Firma zu etablieren. Das heißt, wir haben alle einen zweiten Bildschirm bekommen und drucken so gut wie nichts mehr aus. Laut Büroleitung geht es hier hauptsächlich darum, ökologisch richtig zu arbeiten. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass jedes Mal, wenn ein Kollege oder eine Kollegin krank war oder länger gefehlt hat, die Vertretung vieles nicht gefunden hat. Wenn alles digital abgespeichert werden muss, können natürlich auch alle anderen darauf zugreifen. Nummer 21. Unter der Woche war ich früher natürlich auch wenig aktiv, aber zumindest musste man ab und an noch ins Sekretariat oder zum Fax- oder Kopiergerät gehen. Heute habe ich aber das Gefühl, dass alles im Sitzen erledigt werden kann. Ich habe ein Multifunktionsgerät im Büro, mit dem ich drucken, scannen und faxen kann. Wir haben ein internes Chatprogramm, mit dem alle Kollegen und Kolleginnen zu erreichen sind. Und bei der tollen Kaffeemaschine um die Ecke kommt der Kaffee auf Knopfdruck. Selbst da ist es nur ein Gang. Nummer 22. Ich selbst bin ja schon mit Smartphone und Computer aufgewachsen. Und dadurch war das neue Kassensystem in dem Supermarkt, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, gar kein Problem. Ich fand es selbsterklärend. Ältere Kollegen aber, die es gewohnt waren, alle Preise im Kopf zu haben, kämpfen da teilweise heute noch mit. Oder treten eine neue Stelle aus Angst vor der Technik erst gar nicht an. Andere sehen es als Chance. Und wenn sie dann doch mal Hilfe brauchen, helfe ich immer gern. Der Umgang mit digitalen Medien ist aber heute in allen Bereichen so wichtig, dass man ohne Kenntnisse fast kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Nummer 23. Ich arbeite für ein Taxiunternehmen und bin erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen. Wenn es Änderungen im Dienstplan gibt oder ein Kollege mich kurzfristig erreichen will, werde ich einfach auf meinem Handy angerufen. Auch wenn ich gerade Pause oder Schichtende habe oder mit meiner Familie zu Hause beim Abendessen sitze. Richtig abschalten kann ich da nicht. In den Pausen lerne ich aber auch auf Deutsch am Handy. Das klappt ganz gut, weil die Lektionen kurz sind und 10 Minuten da oft schon reichen. Mein Handy ist also Fluch und Segen zugleich. Ende von Teil 4. Ende des Subtests Hören.